Schneide die Bilder aus. Klebe sie in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen. Hör zu und kontrolliere. 1. Kinder spielen gern Ball. 2. Ist das ein Ball? 3. Oh je, oh je. 4. Ist das ein Ball? 5. Oje, oje. 6. Oh, das ist ein Ball. Wir spielen gern Ball. Einfach toll.